Der stellvertretende Vorsitzende der ZK der Partei der Arbeit Koreas Kim Ginam veröffentlichte am 21. Mai eine Stellungnahme mit dem Titel »Lasst uns getreu dem vom Marschall Kim Jong-un unterbreiteten unvergänglichen großen Programm für die Wiedervereinigung des Vaterlandes einen gesamtnationalen Kampf zur Beschleunigung der selbstständigen Einheit entfalten.« Marschall Kim Jong-un, so unterstrich er, bezeichnete in seiner Rede auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas die Wiedervereinigung des Vaterlandes als die wichtigste und dringendste Aufgabe für die Partei, die für das Schicksal des Landes und der Nation Verantwortung trägt, und unterbreitete neue Linien für die Einheit des Landes, um die ernsthaften Schwierigkeiten davor zu beseitigen. Die von ihm vorgelegten Linien für die Wiedervereinigung des Vaterlandes sind das unvergängliche große Programm, das den kürzesten Weg zur Beschleunigung der historischen Sache, des lebenslänglichen Wunsches von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und der Sehnsucht der Nation gezeigt hat. Sie sind auch das patriotische Banner, das die Nation zum Kampf für die Einheit tatkräftig anspornt. Ausgehend vom festen Standpunkt, alles im Interesse der Nation und gesticht auf sie zu lösen, sollen sich alle Koreaner, ungeachtet der Unterschiede in Ideologie, Ideal, politischen Ansichten und Glaube, zusammenschließen und mit Siegeszuversicht am Kampf für die Wiedervereinigung des Vaterlandes aktiv teilnehmen. Die südkoreanische Regierung soll den unerschütterlichen Willen des Nordens und seine aufrichtige Anstrengung zur Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und zur Beschleunigung der Vereinigung richtig einsehen und sich endgültig von ihrer anachronistischen proamerikanischen Politik und von der Illusion von internationaler Konfrontation verabschieden. Wenn sich alle Koreaner unter dem Banner der nationalen Souveränität und des großen nationalen Zusammenschlusses energisch um die Friedenssicherung und die Verwirklichung der Konföderation bemühen und für die grundlegende Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen praktische Maßnahmen ergreifen, können sie die heutige schwere Krise überwinden und den breiten Weg in die unabhängige Einheit öffnen. Davon zeugt unmissverständlich die lebenserfüllte Zeit vom 15. Juni, wo das ganze Korea völlig begeistert von der Versöhnung, Geschlossenheit und Einheit zwischen Nord und Süd war. Alle Koreaner im Norden, Süden und Ausland sollen den patriotischen Wiedervereinigungswillen des Genossen Kim Jong-un als Sonne der Nation und Mittelpunkt der Einheit unterstützen, den Geist der nationalen Souveränität und die Macht des großen nationalen Zusammenschlusses an den Tag legen und durch den gesamten nationalen Kampf der jahrzehntelangen Tragödie der Landesspaltung ein Ende setzen und einen souveränen, gedeihenden und starken Einheitsstaat errichten.